Sind Sie mal in Bad Segeberg, dann kommen Sie uns besuchen. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Buchen. Das Sägewerk Bad Segeberg sucht wirklich seinesgleichen. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Eichen. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Fichten, die wir dann hier im Sägewerk schön aufeinander schichten. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Tannen. Im Sägewerk Bad Segeberg gibt's auch mal kleine Pannen. Das Sägewerk Bad Segeberg ist unser ganzer Stolz. Jo. Im Sägewerk Bad Segeberg gibt's viel zersägtes Holz. Jo. Das Sägewerk Bad Segeberg ist der totale Bringer. Jo. Im Sägewerk Bad Segeberg hat niemand mehr 10 Finger. Hey! Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir Platanen. Das Sägewerk Bad Segeberg erbauten unsere Ahnen. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Pinien und Pappelnuss und Kirschbaum, Esche, Birnbaum und Rubin. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Birken, die erst zersägt im Sägewerk wie Birkenscheiben wirken. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Erlen. Das Sägewerk Bad Segeberg ist voll von echten Kerlen. Das Sägewerk Bad Segeberg ist unser ganzer Stolz. Jo. Im Sägewerk Bad Segeberg gibt's viel zersägtes Holz. Jo. Mit Holz aus unserem Sägewerk wird ihr Kamin schön warm. Jo. Man sägt sich hier im Sägewerk auch gern mal in den Arm. Hey! Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Kiefern, die wir vom Sägewerk nach Frankreich und nach Spanien liefern. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Eiben, die wir danach in Frankreich und in Spanien vertreiben. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Linden, die Scheiben kann man dann in Frankreich und in Spanien finden. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir Kastanien, die liefern wir vom Sägewerk nach Frankreich und nach Spanien. Das Sägewerk Bad Segeberg ist unser ganzer Stolz. Jo. Im Sägewerk Bad Segeberg gibt's viel zersägtes Holz. Jo. Das Sägewerk Bad Segeberg, das ist das Schönste hier. Jo. Im Sägewerk Bad Segeberg spielt niemand mehr Klavier. Hey! Das Sägewerk Bad Segeberg liegt mitten in Bad Segeberg. Und wenn ich Lust am Sägen merk, dann fahr ich schnell zum Sägewerk. Ich brauch kein Navi, weil ich mir von selber alle Wege merk. Bevor ich müd und träge werd, fahr ich schnell nach Bad Segeberg. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.